Unser Wert bleibt konstant, egal was die uns sagen. Liegt es in unserer Hand, Illusionen zu entsagen, ist der Weg, den ich fand. Die größte Hürde, die mich hält, sie liegt in meinem Verstand. Sie zu entlarven ist der erste Schritt. Hey, warum wärst du dich? Zu zeigen, was du fühlst, glaubst du in deiner verzerrten Sicht. Du könntest verlieren, wenn du dich menschlich zeigst. Merkst du nicht, dass das deren Spiel ist, das dich denken lässt? Du wärst hier nix, ohne Haus, ein Auto, Frauen, Kinder, Geld und mehr in Sicht. Und jetzt beschwerst du dich, und dass du jetzt die andere Seite siehst, das klärt die Sicht. Was hat jetzt noch Wert für dich, wenn du jetzt ehrlich bist? Ist nur die Liebe wichtig, teilst du sie, vermehrt sie sich. Unser Wert bleibt konstant, egal was die uns sagen. Liegt es in unserer Hand, Illusionen zu entsagen, ist der Weg, den ich fand. Die größte Hürde, die mich hält, sie liegt in meinem Verstand. Sie niederreißen ist der zweite Schritt. Und ich spür, wie all die Zweifel verschwinden, wenn ich nur Grund zu lachen find. Denkst du über Winzi, welche Werte hier noch Sache sind? Deine Zeit verrinnt und du befürchtest, dass es Rache nimmt. Wenn du dich dem nicht beugst, tausend Ziele, die zu schaffen sind. Weil deine Mitmenschen, wenn du stolperst, nur am Gaffen sind. Plagen dich die Ängste jeden Tag, die ihre Waffen sind. Weiß doch, dass die Dinge, die du brauchst, nicht anzufassen sind. Glaubst du wirklich dran, dass alles käuflich, wenn die Kasse klingt und deine Klasse stimmt? Wenn dich der Hass verstimmt und du nur gefühlskalt und verwirrt noch deren Last bezwingst, wird es höchste Zeit, dass du jetzt über deinen Schatten springst. Sibbele bam bam. Unser Wert bleibt konstant, ganz egal was die uns sagen. Liegt es in unserer Hand, Illusionen zu entsagen, ist der Weg, den ich fand. Die größte Hürde, die mich hält,